Lolli schmeckt. Ein Snap, du bist bei Promi Flash. Ich will richtig abspritzen, aber nicht selber wichsen. Charlotte nimmt im Jahrtag die Pro Dream. Wasser Trikot mit deiner Mama Videos. Nie wieder mehr Drogen dealen, ich mich Codein mit Protein. Was für Romantik oder Candlelight Dinner. Ich will dir durch deine Leggings reinfingern. Jeder Syrer mit Karies feiert ab heute zu Navri-Trap. Jeder Syrer ohne Aufenthalt möchte heute eine Frau wegknallen. JBG 3 auf Anabol, ich mein Flüchtlingsheim und schrei Jawabo. Dieses Leben macht den Kopf kaputt, wie ein Shotgun-Shot. Zu viele Rucksäcke, ich trinke nen Wodka-Schluck und sing die Popstar-Hook. Ole, ole, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Ole, ole, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Okay, okay, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Okay, okay, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Kokaina, nie wieder Dealer. Arriba, Arriba, Habibi, mach lila. Ich steh an der Theke mit Stirnacken. Muck sammelt am Boden die Bierflaschen. Geh beiseite, du Niemand. Wir sind nicht vom gleichen Kaliber. Wie die Hardtips und die 9mm, die man bald aus deiner Leiche zu ziehen hat. Und du rufst Kruzifix. Kann es sein, dass du grad meine Crew zerfickst? Aber hallo, und ich muss das auch. Denn ihr steht hier vor mir und habt Rucksack auf. Dieses Leben macht den Kopf kaputt, wie ein Shotgun-Schuss. Zu viele Rucksäcke, ich trinke nen Wodka-Schluck und sing die Popstar-Hook. Ole, ole, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Ole, ole, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. Okay, okay, zieh den Rucksack aus, wenn du mit mir redest.